Die junge Ente aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die junge Ente. Die Henne führt der jungen Schar, worunter auch ein Entchen war, das sie zugleich mit ausgebrütet. Der Zug soll in den Garten gehen, die Alte gibt's der Brut durch Locken zu verstehen, und jedes folgt, sobald sie nur gebietet, denn sie gebot mit Zärtlichkeit. Die Ente wackelt mit, allein nicht gar zu weit. Sie sieht den Teich, den sie noch nicht gesehen, sie läuft hinein, sie badet sich. Wie, kleines Tier, du schwimmst? Wer lehrt es dich? Wer hieß dich in das Wasser gehen? Wirst du, so jung, das Schwimmen schon verstehen? Die Henne läuft mit strupfichtem Gefieder das Ufer 10-mal auf und nieder und will ihr Kind aus der Gefahr befreien, setzt 10-mal an und fliegt doch nicht hinein, denn die Natur heißt sie das Wasser scheuen. Doch nichts erschreckt den Mut der Ente, sie schwimmt beherzt in ihrem Elemente und fragt die Henne ganz erfreut, warum sie denn so ängstlich schreit. Was dir Entsetzen bringt, bringt jenem oft Vergnügen. Der kann mit Lust zu Felde liegen und dich erschreckt der bloße Name, Held. Der schwimmt beherzt auf offenen Meeren, du zitterst schon auf angebundenen Fähren und siehst den Untergang der Welt. Befürchte nichts von dessen Leben, der kühne Taten unternimmt. Wen die Natur zu der Gefahr bestimmt, dem hat sie auch den Mut zu der Gefahr gegeben. Ende von Die junge Ente.